Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg, wo seine eigenen Themen diskutieren kann. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, musst du aber nicht. Hi Nathan, ich bin Chris. Chris, freut mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, worüber reden wir? Worüber sprechen wir heute? Was ist unser Thema? Wir sprechen heute über das Thema Demenz und ich stelle einfach zu Diskurs, woran könnte es liegen, dass so wenig Musiker in Demenzeinrichtungen Musik machen? Okay, ich kann direkt anfangen. Meine erste Idee wäre, es ist einfach, die Idee kommt Leuten nicht. Also ich meine, ich bin Musiker, mein erster Gedanke wäre nicht, also wenn ich Musiker bin, mein erster Gedanke nicht, könnt ihr in Demenz-WGs gehen. Das heißt, erklär vielleicht erstmal, warum ist das ein Beruf? Also ein Berufsfeld oder halt ein Bereich oder eine Tätigkeit, der man nachgehen kann oder so etwas. Mhm. Und warum ist das sozusagen, warum sticht das besonders heraus für dich, dass diese Frage relevant ist? Also da waren gerade zwei oder drei versteckte Fragen. Keine Sorge. Fangen wir mit einer Frage an. Ja, du kannst das rauspicken, wie du möchtest. Okay. Genau. Warum ist es überhaupt relevant? Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir demografischen Wandel auf jeden Fall erspüren, ja, die Jugend wird weniger, die älteren Leute werden mehr. So. Das heißt, es ist Nachfrage da, allgemein den älteren Leuten ein Gefühl zu geben, dass sie es wertig sind. Ja. Und wir leben in einer Welt, wo die Gesellschaft, wo wir heute auf den Lorbeeren sitzen, was unsere Omas, unsere Opas uns aufgebaut haben. Und da finde ich, es ist nur eine Schlussfolgerung, einfach auch mal Danke zu sagen. Und deswegen könnte man die Überlegung in den Raum stellen, dass man als Mensch mit seiner Persönlichkeit, die einen innen trägt, einfach mal was zurückzugeben und deswegen in demenziellen Einrichtungen reingeht. Es gibt Demenz-WGs oder auch Demenzeinrichtungen, einfach um mit der Musik den Leuten ein Lächeln wieder ins Gedächtnis, ins Gesicht zu schreiben. Genau. Okay, ja, verstehe ich. Und das ist so ein altruistischer Gedanke schon mal. Okay. Ja, das scheint für mich dann so zwei Aspekte, über die man sprechen könnte, vorzuliegen. Einerseits, es scheint mir dann die breitere Frage einfach nur zu sein, wieso geben wir nicht mehr zurück oder so etwas? Und das könnte ja dann von Person zu Person unterschiedlich sein. Nicht jeder ist Musiker, ne? Das heißt, so, dann wäre eine Frage sozusagen, warum findet wenig Demenzhilfe? Oder Hilfe ist das ja, also, wie würdest du es bezeichnen? Also ich glaube schon, dass viel Demenzhilfe stattfindet. Ich glaube, wir sehen es nur nicht. Wir sehen es nur nicht, auch medial. Ne? Wenn ich überlege, am Tag wird auf YouTube werden über ein Jahr Content hochgeladen. Jetzt machst du das Video mit mir. Das ist wieder Content. Ja, das ist absolut. Einfach nur Content. Absolut. Ja? Und in der Hoffnung, dass sich das die Leute da draußen auch anschauen. Ja. Und da stelle ich mir die Frage, sind die Medien bereit dafür, auch mal solche Diskurse zuzulassen, dass eben auch das gezeigt wird. Weil es passiert so viel Gutes da draußen, nur wir sollten einfach damit auch anfangen, mal davon zu erzählen. Ja. Ah, genau. Der zweite Aspekt, auf den ich dann auch noch gekommen wäre, ist da Musik für dich etwas sehr Spezielles? Also ich meinte jetzt gerade, also die breitere Frage wäre ja, warum findet wenig Demenzhilfe öffentlich statt oder warum kriegst du öffentlich wenig Aufmerksamkeit oder so etwas? Mhm. Oder warum findet nicht mehr statt, je nachdem, was von den beiden jetzt wirklich die wichtigere Frage ist? Und dann ist die zweite Frage sozusagen, spielt Musik da eine spezielle Rolle oder ist das sozusagen dein persönlicher Bezug oder so etwas? Genau, wie siehst du das? Also mein persönlicher Bezug, um dich mal abzuholen, Nathan, ist, meine Oma hatte früher auch Demenz und ist tatsächlich mit Demenz dann zum Schluss verstorben. Es ist halt einfach so. Ja. Und ich lebe hier in Hamburg, 500 Kilometer abseits von meiner Heimat und konnte für sie also physisch nicht da sein. Und deswegen habe ich für mich so eine Strategie gesucht, wo ich halt dann was zurückgeben kann, indirekt, auch wenn ich nicht zu Hause bin. So, ja. Das ist halt, ich bin Berufsmusiker, habe ich gedacht, okay, habe dann so ganz klassisch auf eBay Kleinanzeigen, habe ich eine Annonce gesehen, wir suchen einen Musiker für unsere Demenz-WG, ja. Okay. Und da habe ich mich einfach gemeldet, ich wollte es halt selber ursprünglich nicht machen und da habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Und jetzt bin ich seit 2,5 Jahren dabei bei der Demenz-WG und mache da Musik und das ist absolut cool. So. Und ist dein Eindruck, dass sozusagen Musik etwas Spezielles mitbringt, was das sozusagen in einer besonderen Art und Weise hilfreich oder wichtig macht? Oder ist sozusagen die generelle Frage eher, wie geben wir zurück? Und das können Leute dann auf ihre spezielle Art und Weise umsetzen. Also, ja, ja, wie speziell ist Musik in diesem Zusammenhang? Also Musik hat die Gabe, einfach Erinnerungen zu schaffen und wieder alte Synapsen aus der Kindheit wieder hervorzuholen. Ne? Also Demenz ist einfach vom Fach her, die können im Kurzzeitgedächtnis, haben die alles vergessen. Aber das Langzeitgedächtnis, die Kindheit, die Schule, das Heranwachsen, das ist alles drin. Ne? Mhm. Und deswegen sind solche Songs, also die typischen Schlagersongs, Aber bitte mit Sahne oder alle anderen sonst von Udo Jürgens oder Wolfgang Petri, das geht halt durch Knochenmark und das ist in der DNA von den Leuten. Und jetzt führt's halt dazu, dass die Demenzpatienten wieder Glücksgefühle haben. Und das heißt, denen geht's gut und damit auch den Sohn, der Tochter, den Enkelsohn, der Enkeltochter, die mit der Demenz da zu tun haben. Und das schweißt die Familie wieder zusammen. Und da ist Musik ein echtes therapeutisches Hilfsmittel und deswegen wird auch Musiktherapie häufig angewendet. Ja. Okay, das heißt, Musik hat die spezielle Kraft, dass sie so ganz speziell, also Erinnerungen wachrufen kann und so einen Bezug zum früheren, also ja, in dieser Verknüpfung hat. Keine Ahnung, wenn jetzt ein Jongleur in eine ins WG kommt, dann in einzelnen Fällen weckt das vielleicht was, aber es hat wahrscheinlich eine geringere Chance. Ja, ich denke, dass es auch schon Erinnerungen hervorruft. Wir waren früher auf dem Zirkus vor allem, könnte man vielleicht in den Raum werfen oder so. Aber es geht wirklich im Kern, denen was mitzugeben, was sie erinnert. Das können auch Düfte sein, das können irgendwelche Spiele, Mensch, ärgere dich nicht sein. Das ganz viel passiert auch über nicht Monopoly, sondern Bingo, was dann in Altenheimen gespielt wird und lauter solche Sachen. Aber Musik hat halt, wenn die dann dement sind, hat halt wirklich die Kraft, die nochmal zu verbinden. So, und jetzt ist halt so, es gibt viele, egal ob Profi- oder Amateurmusiker, die vielleicht Auftritte gebrauchen könnten, auch unter der Woche. Ah, ja. So. Und dann tun sie was Sinnstiftendes, verdienen vielleicht noch minimal ein bisschen was. Man wird nicht reich, das wären wir alle nicht, reicher an Erfahrung. Aber darum geht's nicht. Man gibt was zurück. Und wenn man dann am Ende des Tages vielleicht auch durch solche Tätigkeiten seine Miete bezahlt bekommt oder sein Essen bezahlt bekommt und dann schafft es wieder Raum für Kreativität, was dann am Ende des Tages dem Musiker auch wieder zugute kommt. Und ich kann dir sagen, Nathan, seitdem ich bei den Demenz-WGs bin, bin ich auch ein anderer Mensch geworden, weil ich einfach irgendwie nahbarer vielleicht auch geworden bin und auch die alte Generation zu schätzen weiß, so wie vorher nicht der Fall war. Ja, klar habe ich das vorher gewertschätzt, aber durch diese Tätigkeiten umso mehr. Ne? Ja, es ist natürlich auch immer was anderes, wenn man persönlichen Bezug hat, persönliche Erfahrung. So, das geht. Das ist bei Menschen immer so, dass das dann nochmal eine andere Verbindung und auch eine andere Wertschätzung. Hast du für mich irgendwie Diskussion, ich sehe es ja hier, diskutiert dein Thema Agora Hamburg. Von daher, Shoutout, schön, dass ihr zuschaut. Hast du für mich einen Tipp oder vielleicht auch deine Community, was man konkret tun kann, um das Thema sichtbar zu machen, dass mehr Musiker da reingehen? Dass mehr Musiker da reingehen? Das Problem ist natürlich sehr, es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze, ne? Also, keine Ahnung. Jetzt, wenn du speziell Musiker ansprechen willst, ich weiß nicht, wie viele Musiker auf LinkedIn unterwegs sind. Also, es gibt quasi die Sparte Berufsberatung und in die Hinsicht, dass man halt sagt, ey, das ist eine sinnvolle Erweiterung. Also, eine sinnvolle Erweiterung eines Berufslebens in kreativen Berufen vielleicht auch gerade ist die Option, in einem gesellschaftlich zurückgebenden und gemeinnützigen Kontext tätig zu werden und da sozusagen die eigene Tätigkeit ausführen zu können und gleichzeitig Erfahrung zu sammeln, vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen und eben sich weiterzuentwickeln, wie auch immer, als Künstler durch eben die Erfahrung, durch Auftritte und so weiter. Wenn man diese Perspektive speziell beleuchten möchte, müsste man ja sozusagen andere Musiker erreichen und sie auf diese Aufmerksamkeit, auf diese Dinge aufmerksam machen. Wenn du in einem breiteren Sinne gesellschaftliches Aufmerksamkeit dafür generieren würdest oder möchtest, dann wäre es vermutlich eher politischer Ebene. Vielleicht, aber auch vielleicht auf, dann wieder auf Unterhaltungsebene. Ich weiß nicht, wie sehr das sozusagen auf also Anerkennung trifft. Ich meine, entweder eine mitreißende Dokumentation darüber produzieren. Vielleicht, es ist halt die Frage, wie interaktiv sind solche Auftritte oder so etwas. Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich, je nach fortgeschrittener Demenz. Ne? Also es nimmt mit der Zeit halt einfach ab. Ne? Eben, ja, ja. Ich meine, dann wäre sozusagen eine Option, ich sag mal, den Rahmen zu skalieren. Also, keine Ahnung, so ein Konzert vielleicht in einem Altenheim veranstalten oder so. Den Rahmen vergrößern, weil, schlicht gesagt, also man will natürlich nicht die WGs auf der Strecke lassen, aber um Aufmerksamkeit zu regenerieren, ist natürlich ein größerer Rahmen immer, erreicht einfach mehr Leute, so unmittelbar. Und dann, ja, Demenz, also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, wäre natürlich so etwas wie, keine Ahnung, ein Auftritt veranstalten, in dem das sozusagen stattfindet. Das wäre dann aber eher eine Option, wenn das kein sozusagen Unterhaltungsprogramm klingt, so flach und leer. Aber sozusagen, wenn es nicht etwas ist, wo die Leute mitgenommen werden, weil du dort auftrittst, sondern wenn es meinetwegen in einem gewissen Sinne interaktiv wäre, ja, dann wäre das wieder etwas, was im Rahmen eines Auftritts stattfindet. Das wäre dann so einen besonderen Aspekt. Ja. Also wenn die irgendwie mitsingen. Also praktisch die Auftritte, die Gastspiele einfach dokumentarisch über Video festhalten und das dann in den Social-Media-Kanälen dann teilen. Genau, weil da findet ja etwas Wertvolles statt, ja, so, ne? Aber es findet halt in einem privaten Rahmen statt. Das ist eine WG. Ja. Und natürlich müssen die Leute dann einverstanden. Ja, ja, da braucht man die Einverständniserklärung. Ja, genau. So, aber dann wäre es halt eine Möglichkeit, dass dieses Wertvolle, was im Verborgenen sozusagen stattfindet, im privaten Rahmen, eben sichtbar wird. Ne? Mhm. Das ist ähnlich wie hier. Wie schafft man das, Viralität auf Social Media dann dadurch vielleicht auch zu erzeugen? Weil wir werden ja, ne, wie eingangs erwähnt mit YouTube, das ist ein Jahr auf YouTube. Ich will nicht wissen, wie viele Jahre auf Spotify, auf TikTok und Instagram pro Tag hochkommen. Das geht ja alles unter. Du musst ja irgendwie schaffen, das viral zu machen, aber das ist halt schwierig, weil es halt auch irgendwo um Menschenwürde geht. Ja, ne? Das ist, also, ich meine, in zweierlei Hinsicht muss ich sozusagen eine Warnung aussprechen, dass ich vielleicht der ideale Ansprechpartner bin, weil erstens, ich habe Sträubung für genau so eine Viralisierung. Ich mag das eigentlich auch nicht. Ja. Ich könnte das, glaube ich, auch mehr betreiben und ich finde es gut, dass du es nicht machst. So, ne, ich, das ist einfach nicht mein Vibe, keine Ahnung. Mhm. So. Und zweitens, ich bin ja nicht in einem großen Stil erfolgreich. Das heißt, vielleicht habe ich gar nicht die effektivsten Antworten in dem Bereich. Ich betreibe das und ich habe mich reingefuchst. So, nur als Warnung vor, im Voraus. Ich meine, eine Sache ist natürlich, was das Thema für sich hat, ist halt emotionaler Impact. So, ne? Also das heißt, und damit, also was heißt, damit kann man spielen? Das kann man transportieren, ohne dass es gegen die Menschenwürde gehen muss, sozusagen. Genau, halt einfach mit dem Einklang allen. Genau, was man halt, also so etwas wie, meinetwegen, das ist halt das Problem, ne, in dem Kontext, weil Erfahrungsberichte sind schwer bei Demenzkranken. So, also, weil das ist ja genau das, was unter Umständen fehlt. Das heißt, was man im Prinzip bräuchte, wäre so etwas wie ein Vorher-Nachher-Bild oder so etwas. Also, nicht Vorher-Nachher, sondern Vorher-Währenddessen wahrscheinlich. Also das heißt, es muss klar sein, was passiert und was der Effekt ist. So, ne? Das heißt, meinetwegen Mimik, Gestik, Stimmung im Raum, sonst was muss halt eingefangen werden im Alltag sozusagen, mhm, oder wenn das stattfindet. Und dieser Kontrast muss transportiert werden. Also nicht nur, also ja, bildlich gesprochen, ich habe schon ein Video, wo es darum geht, wie ist die Stimmung genau in dem Moment, wenn ich da bin. Ja. Das heißt, eigentlich bräuchte man nochmal Stimmungsbilder gegenläufig, damit man den Unterschied sieht. So, aber das halte ich tatsächlich für, würde ich mit meiner eigenen Mutter nicht machen wollen würden, wenn die irgendwann Demenz hätte. So, ne? Das ist immer die Gratwanderung, ja, ne? Weil das ist immer das Problem, wenn man Content produziert sozusagen, weil in einem gewissen Sinne entreißt man immer etwas, was in einem privaten Kontext oder in einem, ja, keine Ahnung, so ein Nicht-Content-Kontext hat immer so einen anderen Status, so, und wenn du es von da aus übertragen möchtest in einen Content-Kontext, ist das immer das, was sozusagen mitkommt, ne? Mhm. Genau, also das heißt, bis zu einem gewissen Grad muss man diesen Schritt gehen wollen, damit man das überhaupt in Angriff nimmt, und dann gibt es eben Stellschrauben, wie sehr will man das verquantifizieren. Okay. So. Da können ja auch Profis, sage ich mal, im Film dann dabei helfen, das in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja. Gibt es denn noch andere Punkte außerhalb der Sichtbarkeit, die dazu führen, dass mehr Musiker dann da spielen? Vielleicht auf politischer Ebene oder Gemeindeebene oder Gewerkschaftsebene? Ich meine, politische Ebene sehe ich nicht, weil es gibt keine Hebel oder irgendwas, und ich will es ja auch nicht Leute sozusagen dahin treiben wahrscheinlich, sondern das heißt, es wäre so eher so dieser Gemeinnützigkeitsbereich. Ich meine, was man tun kann, ist andersrum Demenz-WGs beispielsweise auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen, überhaupt, also quasi aus der anderen Richtung zu arbeiten, erstmal die Nachfrage zu schaffen sozusagen, obwohl, wenn du vielleicht sagst, die Nachfrage ist schon da, keine Ahnung. Ja. Ich meine, du hast jetzt eine Stellenanzeige gesehen, ich weiß aber nicht, wie kreativ diese spezielle WG war sozusagen, dass sie gesagt haben, wir brauchen was. Das kann sein, dass die Vorreiter auch in dem Moment war. Ja. Das heißt, es wäre einerseits sozusagen überhaupt diese Idee, an Leute verbreiten, die danach suchen könnten, weil man muss ja erstmal auf die Idee kommen. So, ne? Das heißt, auch Sichtbarkeit nicht von der Musikerperspektive, sondern auch von der Perspektive der Demenz-WGs. Dass die überhaupt die Idee haben und vielleicht nach sowas Ausschau halten. Ja. So? Weil Nachfrage schafft Angebot. Ne? So. Und wie finanzieren sich die dann? Müssten das denn die Angehörigen selber machen? Oder glaubst du, dass man dann Stiftungen dazu bewegen kann, dass die dann dafür auch die Musiker zahlen? So dass es dann im Endeffekt so ein geschlossener Kreislauf ist. Es gibt ja viele Stiftungen, die altruistisch sind, die ganz viel der Gesellschaft zurückgeben wollen. Und dass dann die dann davon auch noch mit ins Boot geholt werden. Es ist für mich schwer zu beantworten. Ich würde vermuten, dass das auch sehr individuell sein kann, weil das kommt darauf an, in welchem Kontext steht die WG selber beispielsweise. Wird die durch so eine solche Vereinigung finanziert? Wahrscheinlich in den meisten Fällen schon in irgendeiner Form. Aber was ist das für eine Vereinigung? Haben die vielleicht ein Budget? Was da überhaupt? Haben die überhaupt ein Budget? Mhm. Und haben die Luft in ihrem Budget für so etwas? Oder was Luft? Ne? Es ist ja ein wertvoller Beitrag so, aber wie sehr kann man dafür sozusagen Raum schaffen? Und ja, also das heißt, ich glaube, das ist von Fall zu Fall entscheidend. Ja. Weil, und gibt es Angehörige überhaupt, die sich entsprechend kümmern würden? Also letztendlich ist das ein Fall, den jede WG lieber am besten klärt, weil das kann man, glaube ich, nicht pauschal als jemand, der das sozusagen verbreiten möchte, aus der Musikerperspektive, kann man das, glaube ich, schwer handeln. Sondern die WGs müssen die Idee haben, sehen, das ist was Wertvolles, und dann müssen sie selber vermutlich schauen, haben wir eine Vereinigung im Hintergrund, die uns dafür was zur Verfügung stellen kann? Kratzen wir es über Angehörige zusammen oder eine Mischung aus beiden? Das ist wahrscheinlich am besten individuell handelbar, sozusagen, schätze ich mal. Ja, individuell, aber zumindest OWG dann. Genau, wenn ich jetzt schon eh in dieser Szene bin, dass ich eben dann das versuche von den, dass die anderen auch darüber sprechen, mit anderen WGs wieder. Und dass nicht nur ich dann da drin bin, sondern dass die dann auch so einen Post auf Kleinanzeigen, wo auch immer, machen, aushänge und Ja, genau, also einfach die Idee an sich verbreiten, sozusagen, einerseits. Ja, und andererseits, ich meine, wir haben quasi das Viralzeug, sozusagen die Gesellschaft an sich ansprechen, Musiker ansprechen, kannst du ja unter Umständen, ich weiß nicht, in welchem Kontext man das am besten tut, so, also, persönlicher Kontext, klar, geht immer, aber sozusagen auch. Ja, es gibt auch Gewerkschaften, so sage ich mal, für Musiker, da kann man das auch machen. Jetzt in Hamburg gibt es Rock City, den Verein. Man könnte natürlich auch so etwas wie, keine Ahnung, als vorübergehendes Projekt eine Band aufstellen oder so und dann so ein kleines Konzert in so einem Kontext geben oder so. Und dann hast du quasi zumindest mal die Musiker, die du dafür zusammengesammelt hast, haben dann einen Fuß drin, sozusagen. Genau, die fühlen sich dann damit verbunden und machen das dann vielleicht auch, ja. So, also Kooperationen sind quasi ein möglicher Weg, sag ich mal. Ist halt immer. Ich kann jetzt sehr schwer beurteilen. Cool. Da bin ich noch nicht drauf gekommen und ich bin ja auch ein kreativer Mensch. So. Aber dass man sagt, ey, Aufruf auf Facebook, wir trommeln alle Musiker aus Hamburg zusammen. Konzert in der Kirche, wir singen Schlager für die Generation Evergreen. Und was dann gleichzeitig auch dieser breitere Kontext ist. Genau, wäre. Und dann gleichzeitig lädt man alle Stiftungen, Politiker ein und dann gibt es ein großes Konzert und alles Geld kommt eben Musikern zugute, die dann sich für diese Einrichtungen dann einsetzen wollen. Zum Beispiel, so, ne, das wären mehrere Elemente in Verbindung. So, du schaffst die Kooperation auf Musikerebene, du schaffst einen größeren Kontext, der mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Und wenn du es dann noch als Dokumentation oder so begleitest, schaffst du vielleicht auch noch quasi Online-Material, was dann auch vielleicht. Das kommt dann erst darauf an, ne, was für Material da zugrunde liegt und wie das dann aufbereitet ist und so weiter. Aber da kann auf jeden Fall was passieren. Ja. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte, also ich glaube, es gibt auch, also in Bezug auf dieses Content-Ding, ich glaube, es gibt natürlich den Hang zu, sag mal, Dinge, die Leute aufregen oder die negative Emotionen verursachen, dass das sozusagen Aufmerksamkeit zieht und das tut es auch in großem Umfang. Ich würde aber auch sagen, dass es sozusagen im Internet dann so die Gegenkultur gibt, weil wir eben auch ein Bedürfnis haben, nicht ausgelaugt zu sein und so weiter. Es gibt jetzt so, keine Ahnung, Good News oder so etwas. Also es gibt zum Beispiel YouTube-Channel, die speziell gute Nachrichten aufbereiten und verbreiten. Echt? Ja. Als Gegenprogramm. Davon weiß ja nicht mal ich was. Ja, genau, als Gegenprogramm, ne? Weil es halt quasi, du hast, also ich will, also dominiert werden diese Spaces immer dadurch, dass du quasi möglichst kontrovers, das. Aber es gibt eben auch das Bedürfnis im Menschen, nicht durchgehend mit sowas bombardiert zu werden. Ja. Das heißt, es gibt auch diesen Gegenaspekt. Also, ich meine, der viralste Gegenaspekt sind lustige Tiervideos oder so. Das ist halt sozusagen der seichte Entspannungsaspekt sozusagen. Aber das schwingt das auch schon mit. Es ist sozusagen ein emotional angenehmer Zustand, in dem der Mensch sich dann drin befindet. Genau, das ist einfach nur rein emotional angenehm. Und dann gibt es eben den Zusatz emotional aufbauend. Das sind dann eher so Good News Sachen und so etwas. Das heißt, es gibt auch dieses Bedürfnis, dass du halt nicht immer nur hörst, boah, das hier ist schlecht. Kanäle? Ich meine, der heißt sogar Good News. Ansonsten kannst du es ja hier unten in den Genau, ich verlinke das auf jeden Fall. Mega, genau, also, mir gerne an. Ich glaube, so etwas wie Good News oder so ist das, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Genau, das, also, oder ansonsten Good News eingeben, dann findet man was. Also alle, die keinen Bock auf schlechte Nachrichten haben, es gibt Kanäle mit Good News. Genau, und so ähnlich und in der gleichen Sparte wäre so etwas ja dann auch unterwegs. Sozusagen. Also einfach nur Aufmerksamkeit auf ein Thema generieren, was eben etwas Positives ist. Ich meine, du hast halt gleichzeitig auch einen Handlungsaufruf. Du sagst, willst ja auch sowas sagen, wie das sollte mehr passieren. Aber es ist halt trotzdem als Inhalt erstmal etwas emotional Aufbauendes. Das wäre. Also ich wollte nur damit sagen, der digitale Raum ist nicht verloren für solche Informationen oder Aspekte. Ja. Es gibt halt diese Gegenkultur. Okay, cool. Also zu welchem Ergebnis kommen wir dann? Wie Musiker dann davon erfahren? Einfach durch Vorleben praktisch. Also dass ich jetzt halt davon erzähle, in Good News und gemeinsame Veranstaltungen schaffen, wo man Kooperationen mit anderen Musikern eingeht, die dann das Thema dann auch nochmal nach außen gemeinsam tragen. So, wo man dann gleichzeitig auch vielleicht durch einen Eventcharakter Politik, Gesellschaft und Entscheider und mit einlädt. Ja, genau, wen auch immer, oder? Medien oder sonst was, genau, ist halt ein Artikel wert. Also du bist herzlich eingeladen, wenn das dazu kommt. Ich sag Bescheid. Ja, genau. Und halt, also theoretisch kann man halt die WGs oder Altenheime oder so etwas auch aktiv anschreiben und die so auf die Möglichkeit aufmerksam machen überhaupt. Mhm. Genau, das waren, glaube ich, noch. Genau, und dass die von selber auch sehen, da könnte man da Stellschrauben machen. Dass sie überhaupt auf die Idee kommen. Aber die Frage und stellen, macht ihr schon ein musikalisches Angebot? Ja. Wenn nein, da gibt es Musiker draußen. Warum raus. Nicht? Wer auch immer. Ja, genau. Cool. Ja, oder? Danke dir. Ja, ebenso. Habe ich mega gefreut. Habe ich auch gefreut. Dass ihr noch eine gute Zeit hier im Stadtpark. Ja, danke schön. Und dann, ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.